willkommen bei Nerd, Nerd, Nerd, dem discordianischen Geräusche-Podcast. Ich bin der Steffen und heute gibt's wieder mal ein paar Comic-Reviews. Die hat's beim letzten Mal ja nicht gegeben, deswegen werde ich mich diesem Thema heute sehr ausschließlich widmen. Heute widme ich mich den Heften Secret Wars Nummer 4. Weiter bei Secret Wars geht's mit Spider Island Nummer 1. Dann verlassen wir das Marvel-Universum schon wieder relativ zügig, weil ich auch irgendwie das Gefühl habe, Secret Wars schon ganz gut abgebildet zu haben, zumindest in einem guten Querschnitt. Dann geht's weiter nämlich mit Justice League United Nummer 11, da ist nämlich jetzt dieser sogenannte Reboot nach Convergence losgegangen. Dann geht's weiter, nochmal weiter, denn hier geht's immer weiter, immer, immer weiter. Das ist das Gesetz der Serie, genau. Star Trek Green Lantern Spectrum Wars Nummer 1. Das ist ein Crossover bei IDW. Bei Onipress die erste Ausgabe in Vader Sim Nummer 1. Am Ende gibt es dann noch ein paar wirklich sehr üppige Previews. Da werde ich dann nochmal was zu sagen. Und am Ende gibt es nochmal ein paar Worte zur jetzt demnächst anfangenden Sommerpause von Nerd, Nerd, Nerd. Guti. Anfangen möchte ich mit Secret Wars Nummer 4. Ich will gar nicht allzu viel darüber verlieren, weil die Story ist relativ simpel. Nämlich drei Hefte lang so ein bisschen rumgeschwedelt hat, bricht jetzt tatsächlich aus, nämlich endlich dieser sogenannte Secret War, die Konfrontation der Marvel-Helden mit Dr. Doom, / Gott Doom, Doom Gott, weiß der Geier was, und zwar ein bisschen auch dadurch ausgelöst, dass ja Scott Summers jetzt diese Phoenix Force hat und der tritt jetzt also tatsächlich gegen Dr. Doom an, der fühlt sich dann auch genötigt, da was gegen zu tun. Und das ist also jetzt endlich diese große Prügelei, auf die ich jetzt irgendwie schon die letzten drei Hefte gewartet habe. Das Ganze fängt jetzt an. Ich finde die Serie, also Secret Wars, irgendwie immer extremer, immer dichter. Also gerade die Hauptserie zieht immer weiter an, von Heft zu Heft und wird immer intensiver. Und vielleicht hat es diesen drei Hefte Vorlauf auch gebraucht, damit man so ein bisschen die Welt erstmal in den Nebenserien kennenlernt. Das hat einem die Hauptserie ja so ein bisschen verweigert. Und jetzt kann man eben auch diese Auseinandersetzung mit Dr. Doom eben zeigen. Unter anderem auch der Konkurrenzkampf zwischen Stephen Strange, also Dr. Strange, Sheriff Strange und Gott Doom, was auch ein bisschen im Hintergrund geschwedelt hat, bricht eben auch weiter aus. Und das formiert sich alles ein bisschen weiter. Und also mir gefällt Heft 4 wieder extrem gut. Man weiß ja ungefähr jetzt auch, man weiß relativ konkret, wie es nach Secret Wars weitergehen wird, dadurch, dass Marvel ja die Previews rausgegeben hat. Und ich bin mal gespannt, wie sich das dann in der Serie dann herausstellt, wie diese ganze Veränderung dann tatsächlich vonstatten geht, wie das, was jetzt aktuell auf Secret Wars ist, dann später auf ein neues mögliches Marvel-Universum, 616er-Universum, ob es genau noch so heißen wird, weiß ja auch kein Mensch, wie sich das dann eben überträgt. Da bin ich noch sehr gespannt drüber. Ansonsten habe ich jetzt wirklich Bock noch auf vier Hefte Prügelei. Das darf auch genau das werden. Angeblich soll der Silver Surfer irgendwie elementar daran beteiligt sein, dieses neue Universum auch zu formen. Bin gespannt, wie die das erzählen. Dann habe ich als zweites Heft, passend zu Secret Wars, noch Spider Island Nummer 1. Da muss ich erstmal so ein kleines Problem ansprechen, was ich mit Secret Wars habe. Und ja, das ist tatsächlich ein Problem. Viele von diesen Nebenserien wirken wie so ein großes, aufgeblasenes What-If. Und das ist also wirklich so wirkt, als hätte man einfach nur ein What-If-Heft genommen und das ein bisschen aufgepumpt und innerhalb dieses Secret Wars Events eingegliedert. Und das ist in manchen Fällen auch genauso passiert. Ein Beispiel davon ist eben Howard the Human, was eine Serie war, die eigentlich, oder eine Pitch war, der eigentlich schon ganz anders in einem anderen Rahmen erscheinen sollte. Und ich denke, man hat versucht, so ein bisschen innerhalb dieses Events auch Dinge zurückzuholen, die bei den Lesern beliebt gewesen sind. Und man merkt diesen What-If-Ansatz hier in diesem Spider-Island-Event extrem, denn man muss sich das so vorstellen, dass die Kämpfer im originalen Spider-Island-Event dann irgendwann verloren haben und die Welt eigentlich so praktisch wie bei Age of Ultron in der Comic-Serie dann einfach irgendwann zu diesem Manhattan dann irgendwann zu diesem Spider-Island geworden ist. Was ich der Serie, also was ich Spider-Island hier in Secret Wars ein bisschen ankreide, ist, dass es sich also komplett überhaupt nicht mehr ernst nimmt. Also das, was mir in Spider-Island noch so gefallen hat, schon auch so ein bisschen dieser Trash-Anklang zu haben, nach dem Motto, alle sind jetzt Spinnen und alles ist ganz heftig und bla bla bla bla bla. Weiß ich nicht, wird da irgendwie auf 11 gedreht. Also das ist in dem Sinne meiner Meinung nach ein bisschen heftig übertrieben worden. Das sieht man daran, dass der Hulk ihm jetzt auch 6 Arme hat. Dann schon die erste Einstellung ist irgendwie Captain Marvel mit 6 Augen oder sowas, was mich also sofort muss das sein, dann arme Mädel. Und fand ich irgendwie auch komisch. Und dass man dann am Ende irgendwie versucht, die Helden dadurch zu retten, indem man sie komisch verwandelt. Weil bei Werewolf by Night, bei dem Charakter, wird irgendwann festgestellt, okay, in der Sekunde, wo er sich in einen Werwolf verwandelt, ist eben auch diese Spinnenverwandlung wieder hinfällig. Und das macht man dann hinterher mit anderen Charakteren auch nochmal. Und das auf irgendeine Art, wo ich ganz ehrlich sagen muss, also das hat mit in meinen Augen mit einer nachvollziehbaren Handlung nichts mehr zu tun, sondern ist einfach nur noch absichtlich goofy. Also das ist tatsächlich das. Also man macht also auch wieder eine Bekanntschaft zum, ich weiß nicht wievielten Male in den letzten 40 Jahren mit einem Werwolf Captain America, also dann auch wieder zum wiederholten Male eben diese Figur dabei zu haben. Dennoch muss ich ganz ehrlich sagen, ist das von den ganzen What-If-Serien, und davon gibt es ein ganz paar, irgendwo noch relativ nah am Original. Einfach, ich glaube, wer Spider-Island ernst genommen hat, der hat irgendwas falsch verstanden. Aber wie gesagt, mir geht's ehrlich gesagt ein kleines bisschen zu weit. Da warte ich mal Heft 2 ab, ob sich das noch ein bisschen verbessert und das Ganze noch ein bisschen nachvollziehbarer wird. Ich hoffe das ganz stark, dass das noch nachvollziehbarer wird, weil wie gesagt, es ist ein bisschen over the top und für meinen Geschmack tatsächlich ein bisschen zu sehr trashig. Im Backup, was ich ganz schön finde, ist noch eine kleine Geschichte mit Mayday Parker aus dem MC2-Universum, also dieses zweite Marvel-Universum, was es damals in den Comics auch gegeben hat, Spider-Girl eben. Spider-Girl ist eine wahnsinnig interessante Figur, eine sehr erfolgreiche und beliebte Figur. Man hat sie zuletzt gesehen, Spider-Verse, und nicht im Secret-Wars Spider-Verse, sondern tatsächlich im regulären Spider-Verse-Event, wo sie also im Gegensatz zu Silk oder Spider-Gwen somit eine der nachvollziehbareren weiblichen Charaktere war. Also ich fand beide Figuren, weder Silk noch Spider-Gwen, da in irgendeinem Sinne irgendwo sinnvoll, gerade weil man ja sowieso Spider-Girl schon hatte. Und hier übernimmt sie tatsächlich endgültig die Rolle von Spider-Man, bekommt dann auch wirklich Spider-Mans Kostüm, was ich aber auch irgendwo schade fand, weil ich mochte einfach dieses Spider-Girl-Kostüm sehr, sehr gerne. Das war, glaube ich, das von Ben Reilly, glaube ich, nach der Klonsaga eben. Und das hat sie dann eben für die Spider-Girl-Serie auch verpasst bekommen. Ich mochte das sehr gerne, gerade eben, weil das der Figur so was Eigenständiges gegeben hat. Jetzt hat sie eben in dieser Geschichte ein Peter Parker Spider-Man-Kostüm in Reminiszenz an ihren Vater. Ben Parker ist jetzt auch eben in diesem Universum, den hat man kurzerhand dahin verfrachtet, das ist eben dieser Spider-Ben, wenn man schon mal bei dem Terminus bleiben möchte, der eben auch in Spider-Verse kurz aufgetreten ist. Man hat so ein bisschen auch Wiedersehen mit den Avengers aus dem Universum, anderen kleineren Figuren, die man aus diesem MC2-Universum kennt. Es ist eine schöne Reise zurück in eine bekannte Welt. Ich habe von Spider-Girl leider nur das zweite Volume aus den 2000er Jahren gelesen. Das hatte glaube ich, noch so 30 Hefte. Das erste Volume habe ich noch nicht angefangen, weil das sind auch irgendwie 100 Hefte oder sowas. Sollen aber eben maßgeblich sein für dieses Universum. Ich würde es gerne mal in Angriff nehmen, wenn es Zeit und alles andere dann irgendwie auch mal zulässt. Weil 100 Hefte habe ich mal mit Superboy gemacht aus den 90er Jahren. Da sitzt man ein bisschen dran, ne? Wenn man sich das auch ein bisschen einteilen möchte. 100 Hefte liest man nicht mal eben so weg. Das im Gegensatz zu Spider-Island fand ich dieses MC2-Universum erfrischend auch tatsächlich, weil diese Figur einfach schon sehr lange nicht mehr zu sehen war. Dann auch in ihrer normalen Umgebung zu sehen war. Und muss ich ganz ehrlich sagen, hat mir da also in dem Heft fast schon am besten gefallen, wenn es auch bloß den kleineren Teil eben diese kleine Backup-Geschichte am Ende ausmacht. Und das Besondere ist eben auch, dass man das Original-Kreativteam da wieder dran hat, die Spider-Girl-Figuren und das ganze Universum damals eigentlich maßgeblich geprägt haben. Ich glaube, Tom DiFalco ist das der Autor. Und ich finde es einfach cool, dass man da so weit wieder an die Fans rantritt und denen dieses Geschenk macht. Weil das war so das Gefühl, was ich da hatte, dass das hier wirklich so ein kleines Geschenk in einem Comic-Backup gewesen ist. Ich finde, das ist gut gelöst, dass man dem Leser hier also nochmal so ein bisschen die Möglichkeit gibt, alte Charaktere auch wiederzubekommen. Und ich denke, dass Marvel an der Reaktion auf diese Geschichten auch merkt, oder hoffentlich merkt auch, was gut funktioniert und eben nicht. Und das vielleicht dann auch eben in das neue Universum mit einfügt. Weiter geht's, das war jetzt also tatsächlich schon mein Marvel-Programm für heute. Weiter geht's mit Justice League United Nummer 11, das ist eben auch letzte Woche erschienen. Justice League Nummer, United Nummer 11 ist eine komplette Neuausrichtung dieser Welt. Es ist geschrieben weiterhin von Jeff Lemire, was mich sehr freut, weil das ist eigentlich der Autor für diese Serie. Und meiner Meinung nach hat er diese ersten 10 Hefte plus, ich weiß gar nicht, war das, hat er auch dieses, ich meine sogar, dass er auch dieses Future's End Heft geschrieben hat, sehr gut hingekriegt. Das war allerdings für Jeff Lemire sehr ungewöhnlich, weil das war einfach ein reines Superheldenheft. Also es war jetzt nicht irgendwie so ein Horror-Comic oder irgendwie so ein verschwurbeltes, endzeitliches Indie-Comic, sondern es war halt wirklich ein klassisches, ordentliches Superhelden-Comic mit vielen verschiedenen Figuren, die er auch handeln musste. Justice League United mit der neuen Ausrichtung ist ganz anders. Also es ist sehr wild gezeichnet, Zeichner und Autor. Ja, Autor habe ich gerade gesagt, Zeichner habe ich jetzt gerade gar nicht parat, aber sehr wild gezeichnet in dem Fall. Und die neue Ausrichtung ist eben, dass die Justice League United eigentlich eher sowas wie eine Taskforce ist. Wir haben jetzt diesen Einsatz, dich brauchen wir. Und dann stellen die sich eben für diesen Problemfall die Leute zusammen. Und das ganz intelligent gelöst eigentlich. In diesem Fall greift ein riesiges organisches Prisma an, was irgendwie aus einem Multiverse oder aus einer anderen Dimension zu stammen scheint. Und man sucht sich also irgendwie Figuren dafür aus, die mit Tieren sprechen können, die eine Verbindung zu den Naturkräften haben. Also das Swamp Thing ist mit dabei, dann weil es um Wasser geht, ist eben auch Mera mit dabei, weil Aquaman gerade mal wieder nicht aufzufinden ist. Der hat ja irgendwie gerade seinen eigenen He-Man-Einsatz. Und man stellt also fest, dass dieses riesige, dreieckige Prisma-Pyramiden-Dingsi da also auch durchaus ein eigenes Bewusstsein hat, anfängt mit der Justice League zu kommunizieren und eben auch sagt so, ja, ich vernichte die Welt, bla bla bla bla, das Swamp Thing verschwindet oder wird von diesem organischen Prisma dann irgendwie dann geschluckt. Insgesamt erinnert das Ganze, also hat mich das Ganze sehr erinnert an die Authority, weil da im ersten Volume hat die Authority mit Gott zu tun bekommen. Ja, und die Authority hat Gott umgebracht, weil Gott wollte nämlich die Erde vom Leben befreien. Das war von ihm also offensichtlich gar nicht vorgesehen, dass die Erde jemals Leben enthalten sollte. Und so hat Gott dann irgendwelche Antikörper auf die Erde losgeschickt und die Authority ist dann mit dem Carrier und der Carrier ist schon unvorstellbar groß, irgendwie mehrere hundert Meilen lang, glaube ich, oder irgendwie so, ja, mehrere, auf jeden Fall ewig groß, und sind die dann eben mit dem Carrier da reingeflogen und dieses Ding war praktisch, also das war im Prinzip nur so eine Hautpore von Gott. Und das war aber auch ein großes organisches Prisma. Und deswegen hat mich das hier daran so erinnert, weil ich vermute, dass, und das ist ja auch das, was erzählt worden ist im Vorfeld, dass man also für Justice League United im Prinzip jede Figur aus jedem Universum zur Verfügung hat. Sie können also wahrscheinlich auch erst nach dieser Storyline eben alle Figuren innerhalb des DC-Multiverses rekrutieren. Wahrscheinlich ist diese Storyline so ein bisschen vorgelagert. Und ich interpretiere dieses Prisma tatsächlich als einen Antikörper aus dem Bleed. Weil das war ja dann auch in der Authority die Idee dahinter, dass das eben Antikörper sind. Morrison hat das auch schon sehr gut in die Final Crisis eingearbeitet, wo man auch tatsächlich schon Antikörper gesehen hat, die das Bleed eben reinigen auch. Und also der Green Lantern Corps hat da eben schon vorgestanden und wusste eben nicht, was das sind. Die waren im Prinzip übermenschlich groß und weiß nicht, Hal Jordan und Guy Gardner standen davor und was ist das hier, was soll das hier, keine Ahnung. Und ich denke, mit genau so einem Wesen haben wir es hier zu tun. Dass man also jetzt tatsächlich anfängt, ein bisschen zu erklären, wie funktioniert das Bleed, wie organisiert sich das Multiverse auch selber, um einfach eine Erklärung zu finden, wodurch passieren diese Reboots. Auch das hat man in der Final Crisis zum Teil schon gesehen, als Superman mit den anderen Leuten da im Limbo unterwegs war. Vielleicht wird das hier nochmal zu Ende erzählt. Ich hoffe, dass es wirklich in diese Richtung geht. Das ist meine Deutung, das ist das, was ich hier sehe. Ich lese so gut wie keine Solicitations und in den Solicitations für Justice League United wirkt es auf mich eigentlich eher wie so eine Rettungsaktion. Wir versuchen, das Swamp Thing zu retten. Was inhaltlich damit noch weiter dranhängt, sieht man jetzt noch nicht zumindest. Aber ich bin sehr, sehr positiv überrascht von dieser Serie oder von dieser Neuausrichtung. Mir gefällt es wahnsinnig gut. Das Cover ist einfach nur episch. Das neue Logo übrigens gefällt mir auch sehr gut. Ich mochte das alte zwar sehr gerne, einfach auch, weil so diese kanadische Flagge so ein bisschen drin eingearbeitet hatte, als Reminiszenz an den ersten Titel dieser Serie. Das sollte ja mal Justice League Canada sein. Und dann hat man es gelassen, aber in dem Fall Jeff Lemire eben auch tatsächlich ein sehr guter Autor, der mich selten enttäuscht hat. Weiter geht's bei IDW mit Star Trek Green Lantern The Spectrum Wars Nummer 1. Ist eigentlich vom ersten Ansehen ein reines Star Trek-Heft. Also man hat also praktisch die neue Crew der Enterprise aus den Filmen, also eben die ganzen Figuren da, Chris Pine, eben also die Schauspieler praktisch, die Figuren sehen inzwischen so aus wie die aktuellen Schauspieler, die treffen oder finden auf einem abgestorbenen Planeten, den sie so nicht erklären können, einen toten Guardian of the Universe, in dem Fall ist es tatsächlich Ganthet, der so ein paar leblose Ringe vor sich liegen hat, die sammeln den ein. Die Ringe werden durch Scotty, der da ein bisschen dran rumexperimentiert, wieder aktiviert und verteilen sich so ein bisschen auf die umstehenden Mitglieder der Enterprise. Am Ende kommt dann eben noch Hal Jordan dazu, der sagt, ach ja, hier, was ist denn hier los? Ihr habt meinen toten Freund gefunden, oh, ist ja super, bla bla. Und Ende des Heftes. Es ist, also ich fand's wahnsinnig gut, mir hat's wahnsinnig gut gefallen. Ich bin kein großer Star Trek-Fan mehr. Also es ist jetzt auf keinen Fall so, dass ich irgendwie sagen würde, ich bin jetzt noch irgendwie ein großer Enthusiast, was das angeht. Johnson, Hernandez und Sanchez sind jetzt nicht unbedingt Namen, die mir jetzt aus dem Superheldenbereich was sagen. Optisch sind die Figuren aber gut getroffen, eben auch Ganthet am Anfang. Dann auch die Mannschaft der Enterprise, die wirklich aussieht wie die Schauspieler tatsächlich. Und das schafft man ja inzwischen relativ gut. Und es fängt auch so ein bisschen den Flair der alten Serie ein, was ich ganz witzig finde. Also das Erste, was McCoy eben sagt, Pille McCoy eben sagt, als er Ganthets Leiche untersucht ist, he's dead, Jim. Ne? So wie er es dann eben auch in der alten Serie immer gesagt hat, er ist tot, Jim. Ne? Da habe ich also wirklich extrem gelacht. Und eben auch Simon Pegg hier wieder mitzusehen in dem Universum und so weiter und so fort. Hinterher werden dann auch die Ringe auf eigentlich die genau passenden Charaktere verteilt, was ich ganz schön fand. Ich verrate mal nicht, wer welche Ringe kriegt. Ich bin gespannt, wie man das ganze DC-Universum, diesen Teil da noch reinkriegt, weil wie gesagt, dieses Heft war eigentlich vorrangig ein Star Trek-Heft. Ich bin gespannt, ich denke, es wird wahrscheinlich wieder irgendwo so ein Kampf zwischen den verschiedenen Ringen sein. Also ein Klingone ist hier schon mit dabei. Aber bis auf Hal Jordan hat man jetzt noch keinen großartigen DC-Charakter gesehen. Ich bin gespannt, wen sie da nehmen. Black Hand wäre, glaube ich, irgendwie die logischste Variante vielleicht noch oder keine Ahnung oder irgendwelche Red Lanterns. Vielleicht, wahrscheinlich landet es bei Black Hand. Ich habe jetzt noch keine weiteren Solicitations für die Serie gesehen. Da bin ich wahnsinnig gespannt. Sollen, glaube ich, 6 Teile werden. Für jeden Green Lantern-Fan auf jeden Fall was. Und die Star Trek-Fans sollten auch mal reingucken. Star Trek hat ja schon mit so ziemlich allem mal ein Crossover gehabt. Irgendwie X-Men und Legion of Superheroes war schon mal dabei. Dann jetzt zuletzt war es noch Doctor Who. Also man hat schon ziemlich alles mit Star Trek überkreuzen lassen. Fand ich ziemlich cool. Genau. Weiter geht's jetzt dann mit Invader Zim Nummer 1. Das ist bei Onipress erschienen. Sind ganz neue Comics zur alten TV-Serie, die man damals fälschlicherweise ins Kinderprogramm gesetzt hat. Und ich habe das bis heute nicht verstanden, wie man diese Serie tatsächlich ins Kinderprogramm setzen konnte. Weil das nachhaltig eigentlich überhaupt gar keinen Sinn macht, das tatsächlich irgendwie ins Kinderprogramm zu setzen. Das hat man tatsächlich irgendwann dann aber auch verstanden und die Serie dann eben nicht verlängert. Und ich glaube, war das Jim Zapp oder... Ich und meinen Namen wieder. Habba Habba Zapp Zapp war das doch. Ja, ich bin heute nicht auf der Höhe, das ist dieses Wetter. Julian Vasquez. Das ist Wahnsinn. Das Ganze ist praktisch eine direkte Fortsetzung der Story, also das Zim ist da, glaube ich, am Ende der Serie verschwunden und war nicht mehr zu finden und Dip, sein etwas verstrahlter Nachbar, der immer versucht hat, ihn aufblicken zu lassen. Nee, ich glaube, ich muss anders anfangen, weil ich glaube, viele Leute wissen gar nicht, was Invader Zim ist. Nämlich Invader Zim ist praktisch die Geschichte, dass Zim ein relativ unbegabter Alien ist, der irgendwie dann zur Strafe auf die Erde gesetzt wird und die Erde soll angeblich so langweilig sein, dass man die nicht mal erobern möchte. Und Zim ist tatsächlich der Meinung, er soll die Erde jetzt in Vertretung für sein Volk erobern und er erstattet auch regelmäßig Bericht. Die haben aber eigentlich gar kein Interesse daran an diesem Planeten. Er selber tarnt sich dann als Schüler, weil er ungefähr die Körpergröße hat von so einem Jugendlichen, macht das aber extrem schlecht und im Grunde genommen einem seiner Mitschüler fällt das auch sofort auf, dass er ein Alien ist, aber irgendwie glaubt ihm das nie einer. Und das ist so dieses Motiv dieser Serie, es passiert einfach nur kranker Scheiß die ganze Zeit, der eigentlich kaum nachvollziehbar ist. Und genau das ist eben auch diese Comic-Serie. Also allein das Intro ist eben 2 Seiten irgendwie mit Recap-Kit, was da irgendwie in 6 kleinen Auftritten in relativ großen Textboxen erklärt, was Invader Zim also bisher passiert ist in der TV-Serie. Und es ist also allein auf diesen ersten beiden Seiten schon genau das, was es die nächsten weiß ich nicht, was haben wir hier 20 Seiten weiter passiert, nämlich, dass das Sim sich eigentlich im Prinzip die ganze Zeit nur versteckt hat, Jip ihn weiter beobachtet hat, weil er wusste, dass er zurückkehrt, darauf total verwanzt wurde und verranzt ist und ekelig und fett und unförmig und seine Schwester sagt immer, wie eklig du bist und die stinkt voll, bla bla. Als dann eben Sim wieder auftaucht, hat er seine Motivation wiedergefunden, gibt eine schöne Montage, die über ein paar Seiten geht, aber auch schweinelustig ist und er bringt sich wieder in Form und fängt eben an, dann Sim weiter zu beobachten und weiter dann eben daran zu arbeiten, Sim auch zu offenbaren, zu entblößen als der Alien, der er ist. Das Ganze ist extrem ekelig. Also ich habe öfter schon mal Pipi-Kaka-Humor hier erwähnt, auch Section 8 ist nicht immer unekelig und ist, ich glaube, was Section 8 angeht, einfach sehr direkt, weil einfach klar ist, Körperflüssigkeiten aus allen Löchern und auch in Mengen, die nicht nachvollziehbar und immer nötig sind. Das hier ist anders ekelig. Das ist irgendwie total absurd, abstrus und komplett überzeichnet. Und auch das muss man mögen. Wenn man das aus der Serie nicht leiden konnte, vielleicht sollte man mal YouTube entern, mal einen Ausschnitt gucken oder vielleicht mal eine ganze Folge. Sowas gibt es da ja durchaus. Ob das was für einen ist. Ansonsten sollte man auch von dem Comic definitiv Abstand nehmen. Ich habe die Serie damals gar nicht so oft geguckt, auch wenn ich natürlich dadurch, dass es im Kinderprogramm auch in Deutschland gelaufen ist, jederzeit die Möglichkeit dazu gehabt hätte. Aber im Grunde genommen war mir das damals als Serie zu viel und zu wild. Es ist ein Stück weit auf dem Level von Ren and Stimpy. Obwohl es absurder ist als Ren and Stimpy, weil Ren and Stimpy in manchen Szenen ja extremen Wert auf Realismus legt, was auch total absurd ist. Wie gesagt, also für Freunde der TV-Serie definitiv eine Empfehlung, alle anderen sollten ein bisschen vorsichtig sein, ich gucke mir die zweite Ausgabe nochmal an. Wie gesagt, die erste Ausgabe hat mich schon wahnsinnig gepackt, also das ist unheimlich lustig und unheimlich überdreht, also so dieses Überdrehte, was Phineas und Ferb haben, mit ein bisschen so diesem Ekligen aus Ren and Stimpy, SpongeBob, so ein bisschen absurde Charaktere eben, sehr, sehr überzeichnet, sehr cartoonig und auch nicht wirklich bunt. Also es ist eigentlich viel zu düster dafür, um bunt zu sein. Es ist eigentlich auch sehr gruselig und es ist schon lustig. Also es ist wirklich schweinelustig und total überdrehte Figuren. Also weiß ich nicht, die einzige Serie, die vielleicht abgesehen vom Ekelfaktor noch so die gleiche Überdrehtheit hatte, waren vielleicht die Powerpuff Girls, aber die sind dafür einfach zu niedlich. Es ist wahnsinnig schwer, das in irgendeiner Art und Weise anders zu erklären als guckt euch eine Folge bei YouTube an oder in irgendeinem anderen Zeichentrickportal, wo ihr euren Kram halt immer guckt und überprüft mal, ob das grundsätzlich was für euch ist. Wie gesagt, das ist mein einziger Rat. Ich fand's überraschend gut. Also mich hat's wirklich überrascht. Aber wie gesagt, ob das Ganze, das sollen glaube ich auch wieder 6 Hefte werden, ob das wieder dann auch hält, muss gezeigt werden. Ich glaube, der Autor heißt Julian Vasquez. Soll demnächst auch wieder eine Kinderserie machen, habe ich gehört. Was ich auch ein bisschen abstrus fand. Ich gehe in die Previews. Die Comic-Con kann ich leider nicht abbilden, weil die Sendung aufgenommen wird zu einem Zeitpunkt, da ist die Comic-Con noch gar nicht zu Ende. Und bis nicht wirklich alles da bekannt geworden ist, eben auch was DC und Marvel dann vorhaben. Ich denke, da wird viel mit dem Filmuniversum passiert sein. Deswegen kann ich auf die Comic-Con gar nicht so großartig eingehen. Wenn ihr da eine vernünftige Coverage sucht, dann empfehle ich euch den Nerdcore-Blog. Ob der das dieses Jahr gemacht hat, weiß ich, wie gesagt, zum jetzigen Zeitpunkt auch noch nicht. In den letzten Jahren ist das aber passiert. Die haben die San Diego Comic-Con immer sehr gut tagesweise abgehandelt, mit den wichtigsten News, schöne Bilder dabei. Kann man sich da angucken. Ansonsten die Comic-Seite eures Vertrauens wird euch da auch mit Informationen versorgen. Dynamite hat im Vorfeld schon eine Neuigkeit rausgegeben, nämlich dass zusammen mit Atari zusammen diese ganze Atari Force Linie wieder aufgelegt werden soll, nämlich Atari Force waren damals so Bonus-Comics in den frühen 80er Jahren von DC, die es zu den Videospielen dazu gab, so als Mini-Comics. Das ist von Fans extrem geliebt worden. Und Dynamite hat eben die Rechte mit Atari ausgehandelt, neue Comics zu machen, neue Coffee Table Books, also eben auch so Enzyklopädien mit dem besten Kram von Atari, blablub, und eben auch neue Comics herzustellen und eben auch die klassischen Comics aus den 80er Jahren nochmal nachzudrucken, was also bei einigen Lesern also wahnsinnige Freudestürme ausgelöst hat, nach dem Motto, ja, mir ist der Kram damals abhanden gekommen, ich weiß nicht mehr, wo der ist und ich will das wieder haben. Und die Atari Force Comics, ich habe da mal eine so eine kleine kurze Preview von gelesen, gelten als relativ gute Science-Fiction-Comics. ich bin gespannt. Also ich freue mich da auch tatsächlich drauf, weil das ein Stück Comicgeschichte ist aus den frühen 80ern. Comicgeschichte und Videospielgeschichte. Weil ja auch die Videospiele von Atari damals sowas wie Jazz Revenge oder Centipede, eben diese ganz normalen Atari-Spiele, dann eben auch da eben eingebunden waren in diese Stories. Und das ist auf jeden Fall eine Meldung, die mich als Retro-Gamer sehr gefreut hat. DC hat ein paar neue Miniserien angekündigt, kann man sich im Zweifelsfall auch nochmal angucken, auf einer Seite wie Major Spoilers oder sowas. Eine Serie möchte ich da rauspicken, nämlich Sugar and Spike. Das ist eine Serie, die gab es im Golden und Silver Age wohl schon. Das waren eben diese beiden Babys, die so ein bisschen gibberish geredet haben. Ja, also vielleicht der Vorläufer für die Rugrats in dem Fall. Das eben in Comicform gab es sehr, sehr lange, ich glaube circa 20 Jahre hat es die Serie gegeben. Und Keith Giffen wird einen Reboot dieser Serie schreiben, in einer wahrscheinlich wieder sechsteiligen Miniserie. Und die Ausrichtung wird eben sein, dass Sugar und Spike erwachsen geworden sind. Man sieht sie in dem Preview-Bild eben auch in so einer kleinen Agentur. Und die sind so ein bisschen auf einem, weiß ich nicht, so Private Investigator, Superhelden, Agenturkram machen die dann da. Also Keith Giffen hat das Potenzial durchaus, diese Serie dann auch in den Start zu bringen. Vor allem, wenn man bedenkt, dass Sugar zumindest ein regelmäßiger Charakter war in den Ambush Bug Comics von Keith Giffen. Also er hat diese Figur relativ gerne eingesetzt in Verbindung mit Ambush Bug, und Spike war da irgendwann dann, also der Junge dann in dem Fall, Sugar, das Mädchen, Spike, der Junge, war dann irgendwann so ein Kriegsheld, so angefangen, welche Leute abzuschießen und keine Ahnung, also typisch Keith Giffen einfach. Da kann man sich freuen, unter anderem sind auch noch Swarm Thing von Len Wein, glaube ich, dann Poison Ivy ist noch mit dabei, Katana kriegt einen neuen Versuch, diese Figur an den Start zu bringen, wahrscheinlich eben auch dadurch, dass sie in einer Green Arrow-Serie relativ prominent auftaucht und eben auch in der Suicide Squad im Film mit dabei sein wird. Und daneben gibt es noch ein paar andere paar Rückkehrer von Figuren, die schon mal eigene Serien hatten. Ich glaube, Firestorm ist noch mit dabei. Genau. Dann wird es demnächst in absehbarer Zeit, ich glaube, noch diesen Sommer einen Omnibus geben, nämlich von den Darkwing Duck Comics von Boom Studio. Ob das auch bei Boom Studio erscheint, weiß ich gerade nicht. Ist mit $30 wahnsinnig günstig. Und enthält dann eben alle Darkwing Duck Comics, die bei Boom rausgekommen sind. Da sollte man vielleicht, wenn man des Englischen mächtig ist, nochmal einen Blick drauf werfen. Denn die EHPA-Ausgabe hat ja dann doch ein bisschen so dieses Größenproblem und dass man den Text nicht vernünftig lesen kann. Und dieser Omnibus, $30. Hallo, ne, bei Amazon gucken, was es in Euro kostet. Im besten Fall spart man da nochmal einen Zehner. Und was noch bald rauskommt, was glaube ich jetzt im Moment gerade noch in der Produktion befindlich ist und demnächst erscheint, ist die vierte Ausgabe von Captain Berlin. Die steht in den Startlöchern und da freue ich mich auch wahnsinnig drauf. Ich habe gerade Ausgabe 2 und 3 gelesen. Die haben mir wahnsinnig gut gefallen. Wenn ich Ausgabe 4 habe, schaue ich mir die ersten vier Ausgaben vielleicht nochmal einfach komplett an. Ausgabe 1 habe ich ja schon mal in der regulären Nerd-Sendung mit Max mal angeguckt. Vielleicht mache ich das einfach nochmal mit dazu. Also die aktuelle Veröffentlichungsweise mit relativ zügig Heften aufeinander finde ich eigentlich sehr gut. Und ich glaube, die positive Rückmeldung von den Fans gegenüber dem Verlag Weißblech sagt auch ganz deutlich, dass sie davon bitte mehr machen sollen. Gut, das war es heute thematisch. Ich habe heute ein bisschen gehetzt, weil ich einfach diese halbe Stunde nicht immer wieder reißen möchte, wie ich es in der Vergangenheit getan habe. Zum nächsten Ablauf der nächsten Wochen muss ich noch ein paar Sachen sagen, weil Nerd wird jetzt tatsächlich in eine relativ konsequente Sommerpause gehen und ich weiß nicht, wann diese Sommerpause tatsächlich enden wird. Es kann sein, dass sie 2 Wochen dauert, es kann sein, dass sie 4 Wochen dauert, vielleicht dauert sie auch 6 Wochen. Ich habe nicht zwangsweise immer ein Ausfallprogramm dafür, also ein Ausweichprogramm, was aber definitiv starten wird, und das ist eine Sendung, die ihr schon in der nächsten Woche hören werdet. Das ist eine neue Folge von Herz der Würfel. Wir haben nämlich wieder ein paar Aufnahmesessions gemacht und haben ein paar Sendungen aufgenommen. Da sind dann auch später im Jahr dann wieder Rollenspielsendungen dabei. Wir werden uns Anfang Mitte August wieder zusammensetzen für die erste richtige Rollenspielrunde. Eine Charaktererstellung haben wir schon mal aufgezeichnet. Jetzt in den nächsten 2 Monaten kommen aber erstmal 2 Kartenspiele raus. Ich habe vergessen, wie die Spiele heißen. War irgendwas mit Zombies, war lustig. Davon kommt nächsten Sonntag die erste Folge raus. Und irgendwann im August soll auch die Kinderstunde zurück aus der Sommerpause kommen. Dann gibt es im August auch noch eine neue Kinderstunde. Ich kann einfach nicht mehr garantieren, dass ich mich einmal die Woche hinsetzen kann und eine Comic-Sendung machen kann, zumindest nicht in den nächsten 3 Wochen, weil ich am 1. August bin ich nämlich unterwegs. Da wird es also, ich glaube, an dem Sonntag am 2. August gar keine Sendung geben, weil ich es wahrscheinlich nicht schaffen werde, irgendwas hochzuladen, weil ich da noch unterwegs bin. Ich habe nämlich einen Auftritt, ich bin ja auch Musiker. wie man das vielleicht schon mal irgendwo gehört hat, hier innerhalb unseres Programmes. Und ich habe da einen Auftritt an dem Abend, am 1. August. Da könnt ihr euch das Ganze nochmal durchlesen. Weiß nicht, gebt bei Facebook mal Orbit Festival ein mit O, H, R und dann Bit. Und oder klickt einfach auf meinen Twitter-Account nerd-nerd-nerd-de, da habe ich das oben als Sticky gemacht, da kann man das nochmal reingucken, da ist der Flyer dann da. Das wird in Duisburg stattfinden, wenn ihr also in der näheren Umgebung seid, guckt da doch mal vorbei an dem Wochenende, würde mich sehr freuen. Vielleicht lasst ihr mal ein kleines Hallo da, wenn ihr das hier über den Podcast gehört habt, wäre ganz witzig. Genau, deswegen kann ich nicht garantieren, dass es immer regelmäßige Comic-Sendungen gibt. Ich bin aber auch der Meinung, dass ich Secret Wars bis jetzt ganz gut abgedeckt habe. Also die Serien, die mich interessiert haben, habe ich auch gelesen. Das ist also auch ganz vernünftig meiner Meinung nach abgedeckt. Und wenn man nochmal einen anderen Wunsch hat, was ich hier besprechen soll, dann gucke ich mir das natürlich auch nochmal nach Möglichkeit an. Die Option habt ihr ja immer, mich nochmal zu kontaktieren und mir zu sagen, hey, bitte guck dir nochmal die Serie an, guck dir nochmal die Serie an. Und das geht über die normalen Kanäle. Das sagt euch auch gleich nochmal die nette Stimme mit der Musik im Hintergrund. Genau. Ansonsten war es nämlich jetzt auch schon wieder für heute. Also eigentlich müsste ich die Sendung kürzer machen, weil ich habe noch so viel gut in den letzten paar Sendungen. Die waren nämlich so megamäßig lang. Wünsche euch jetzt einen schönen Sommer. Heute ist es ja noch sehr warm. Wir sind jetzt hier am Samstag. Morgen am Sonntag soll es ja, also wenn ihr die Sendung dann zum ersten Mal bekommt, schon wieder ein bisschen scheißer sein mit dem Wetter. Aber ich bin ganz froh, dass es heute nochmal ganz warm ist, weil dann kann ich mich heute nochmal mit einer schönen kühlen Flasche Bier draußen auf den Balkon setzen. Und genau das werde ich nämlich jetzt auch tun. Nachdem ich die Sendung geschnitten habe. Immer diese scheiß Schneiderarbeit. Das ist kacke. Ich streik jetzt hier. Das ist kacke. Ich will streiken. Dann fällt hier keine Bahn mehr. Und keine Post. Und kein Kindergarten. Meine Oma wird auch nicht geputzt. Die Sendungen im Nerd Nerd Nerd Podcast Network sollen auch zukünftig für euch kostenfrei bleiben. Die Produktionen sind für uns aber nicht kostenlos. Ihr könnt uns direkt unterstützen. Am leichtesten und schnellsten geht ein Klick auf die Flatter-Buttons unter den Folgen und auf den Blog selbst. Ebenso habt ihr die Möglichkeit, uns auf Unicredits zu spenden oder zu übertragen. Die Links dazu findet ihr am Rand des Blogs. Am direktesten aber unterstützt ihr die Sendung über unsere Wunschzettel, wo viel Review-Material für kommende Sendungen auf euch wartet. Jedes Geschenk wird garantiert in der Sendung besprochen. Daneben könnt ihr über Feedback, Fragen oder Themenvorschläge direkt Einfluss auf die Sendung nehmen. Die verschiedenen Möglichkeiten, uns zu erreichen, findet ihr auf nerdnerdnerd.blogsport.eu. Erzählt auch euren Freunden und Familien von uns. Vielen Dank! Bei der Macht von Grace! Halt die Fresse jetzt endlich mal!